Mein Vortrag lautete nicht direkt im engen Zusammenhang mit dem Thema 68, steht aber doch in gewisser Weise, weil die 68er natürlich nur in dem Maße ihren Erfolg zeitigen konnten, als sie natürlich kein entsprechendes Gegengewicht auf der rechten oder auf der nationalen Seite hatten. Das gab es in der Bundesrepublik in dieser Zeit, Ende der 60er Jahre kaum. Es gab dieses Intermezzo der NPD. Aber nachhaltig gab es das eigentlich die ganzen 50 Jahre in Österreich. Und deswegen ist mein Thema das dritte Lager in Österreich. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, Ende April 1945, also zu einem Zeitpunkt, als noch deutsche Truppen an verschiedenen Fronten im Abwehrkampf standen, auch auf österreichischem Boden, wurde gemäß der Moskauer Erklärung des Jahres 1943 in Wien der zweite deutsche Staat, nämlich die Alpenrepublik, ins Leben gerufen bzw. zu neuem Leben erweckt. Sie nennt sich daher die Zweite Republik. Von da an koppelte sich die österreichische Politik fast gänzlich von der deutschen, sprich bundesdeutschen, komplett ab. Die Uhren dies und jenseits des Inns gingen fortan anders. Zwar lief nach 1945 noch einiges parallel, schließlich waren beide deutsche Staaten von den vier Siegermächten besetzt, die Hauptstädte waren jeweils viergeteilt, in Österreich oder in Wien bis 1955. Die Regierungsgewalt lag in den ersten Jahren nach Kriegsende im Endeffekt in den Händen der Sieger. Betrachtet man die Politik in Wien und Berlin in den einzelnen Zonen, so waren diese in erster Linie, die Politiker waren diese in erster Linie Repräsentanten zweier Lager, nämlich des Roten und des Schwarzen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Österreich und Bundesdeutschland ist schon im Umgang mit dem nationalen Lager festzustellen. In Wien fuhr man einen radikalen Ausgrenzungskurs gegen die einstigen Eliten und Vertreter des nationalen, also dritten Lagers. Ich gebrauchte soeben den Begriff drittes Lager, der ist in der Bundesrepublik wenig bekannt, nehme ich an. Diesen möchte ich zuerst in Form eines kleinen Exkurses etwas näher erläutern. Was ist dieses dritte Lager? Woher kommt es? Ansatzpunkte sind die Befreiungskriege Anfang des 19. Jahrhunderts, die Gründung der Jenenser Urburschenschaft im Juni 1815, deren Wahlspruch 1816 Ehre, Freiheit, Vaterland wurde, das Wartburgfest 1817 mit einer eindrucksvollen Demonstration der deutschen Freiheitsbewegung und des neuen Burschenschaftertums, das Hambacher Fest von 1832 mit dem Ruf nach Demokratie, Einheit und einer europäischen Gesamtfreiheit, sowie die bürgerliche Revolution von 1848-49, wo Deutsche aus allen Gebieten des Deutschen Bundes in den verschiedensten Städten auf die Barrikaden gingen und für Freiheit und Menschenrechte sowie für Einheit demonstrierten. Diese Menschen, die weder Reaktionäre noch Sozialisten waren, kämpften für Bürgerrechte wie Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit und ein republikanisches Gesamtdeutschland, gegen Kleinstaaterei, Zensur, wie sie etwa im Metternich'schen Überwachungsstaat damals war, und obrigkeitsstaatliche Gängelei sowie Standesdünkel bzw. Vorrechte für einen Stand, also auch allgemeine freie und gleiche Wahlen. Mit der Bildung von Parteien wurden diese Menschen in Österreich durch den 1910 gegründeten Deutschen Nationalverband vertreten. der bei der Reichstagswahl 1911 mit beachtlichen 99 Mandaten sein bestes Ergebnis erzielte und verwies dabei sowohl Christsoziale als Vertreter des schwarzen Lagers, die nur 74 Sitze bekamen, als auch Sozialdemokraten, denen gerade 44 Mandate zukamen, hinter sich. In der Ersten Republik, also ab 1918-19, wurde das deutschnationale Gedankengut von der 1920 durch Zusammenschluss kleinerer nationaler Parteien gegründete Großdeutschen Volkspartei im Salzburger Programm übernommen. Dort wurde im allgemeinen Teil die Volksgemeinschaft des deutschen Volkes propagiert und im besonderen Teil die Anschlussforderung erhoben. Auch der 1922 ins Leben gerufene Landbund für Österreich, eine unabhängige Bauernpartei, bekannte sich in den Leitsätzen von 1923 als nationale Partei und zum Zusammenschluss aller deutschen Stämme in Mitteleuropa. Gegen Ende der 20er Jahre erstarkte dann auch in Österreich die NSDAP, die dort 1933 im autoritären Ständestaat des Engelbert Dollfuß verboten wurde. Alle diese genannten Parteien bildeten damals die dritte Kraft jenseits von den klerikalen Schwarzen und den sozialistischen Roten. Das dritte Lager in Österreich des 20. Jahrhunderts ist untrennbar mit den zahlreichen nationalfreiheitlichen Verbänden verbunden. Um nur einige zu nennen, Turnverein, Alpenverein, Deutscher Schulverein, sowie die waffenstudentischen Organisationen wie Burschenschaften, Landsmannschaften, Chors. Diese bilden auch heute noch die Stütze des dritten Lagers. In der Alpenrepublik war sie als Vorfeldorganisationen der FPÖ. Doch nun wieder zurück zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses dritte Lager, also vor allem die Burschenschafter, die großteils als ehemalige Nationalsozialisten den Anschluss 1938, wie viele andere Österreicher auch, freudig begrüßt und danach im neuen großdeutschen Staat Funktionen übernommen hatten, mussten einen hohen Preis für ihr Engagement zahlen. Sie wurden, anders als in der BRD, beziehungsweise in Nachkriegsdeutschland bis 1949, die wurde erst 1949 gegründet, diese ehemaligen Funktionäre und Parteimitglieder wurden in Österreich von allen Urnengängen bis 1949 ausgeschlossen. Sogar Minderbelastete ohne NS-Funktion waren durch das Entnazifizierungsgesetz von 1947 nicht nur von den Wahlen anno 1945 ausgeschlossen worden, sie wurden auch wirtschaftlich stark benachteiligt. Vor allem bei der Berufssuche bis Mitte der 50er Jahre noch. Deswegen mussten auch viele Akademiker aus diesem Bereich dann vorübergehend Hilfsarbeitertätigkeiten annehmen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Aufgrund dieser Diskriminierung waren für die meisten Betroffenen die etablierten Großparteien, also SPÖ und ÖVP, also Volkspartei, kaum wählbar. Sie suchten daher nach Alternativen. Vor allem ein Teil der Frontkämpfer und Heimkehrer aus alliierter Gefangenschaft, deren jahrelanger Einsatz für das Deutsche Reich nun nicht mehr gewürdigt, sondern öffentlich herabgesetzt wurde, suchte nach einer neuen politischen Heimat. So wünschten sich einer Umfrage im Spätsommer 1947 zufolge 67% der befragten Heimkehrer die Gründung einer neuen Partei, die nach Ansicht von 46,7% der Befragten eine Rechtspartei sein sollte. Zu diesen politisch Unzufriedenen zählt auch die Gruppe der sogenannten Volksdeutschen, also Flüchtlinge aus den früheren Ländern der Donaumonarchie. Sie waren nach ihrem Selbstverständnis Deutsche die ihre deutsche Kultur gegen fremde Einflüsse in ihrer alten Heimat verteidigt hatten und sich nunmehr im österreichischen Staat nicht mehr Deutsche nennen durften. Rot und Schwarz, also SPÖ und ÖVP, die schon vor dem Abzug der Alliierten aus Österreich im Jahre 1955 die Republik unter sich aufteilten, grenzten die 1949 entstandene neue Kraft, den Verband der Unabhängigen, kurz VDU genannt, von den politischen Mitwirkungsmöglichkeiten aus. Man rächte sich also für die Behandlung der Sozialisten und Christsozialen zur NS-Zeit, die viele dieser Aktivisten im Konzentrationslager verbringen mussten. Es seien hierbei nur die Namen Adolf Scherf, SPÖ, und Leopold Fiegel, ÖVP, genannt. Scherf war Bundespräsident später und Leopold Fiegel Bundeskanzler. Aus dieser gemeinsamen Erfahrung heraus, von diesen Roten und Schwarzen, man sprach nach dem Krieg von der Allianz der Lagerstraße, die sich also schon in den Lagern im Krieg Rot und Schwarze teilweise da näher gekommen sind oder zumindest auf die, in die Zukunft hin Gedanken sich gemacht haben gemeinsam. Aus diesen Erfahrungen entwickelte sich dieser Zwei-Parteien-Staat, der jahrzehntelang die Alpenrepublik im Würgegriff hatte und alle anderen politischen Gruppierungen von der Macht ausschloss. Deswegen waren auch nach dem Krieg fast dauernd große Koalitionen in Österreich, wobei es ja dann fast keine Oppositionspartei gab. Es war dann für etwa 10% Opposition der dritten Kraft. Mit der Zulassung des VDU durch die Alliierten war plötzlich eine dritte relevante Kraft im Spiel. Die Kommunisten, die 1945 als die dritte Kraft zugelassen worden waren, befanden sich bereits in statu abundi. Mein Vorredner sagte bereits, sie waren nach dem Krieg schon bei Wahlen sehr schwach, die Kommunisten, nur in der sowjetischen Besatzungszone wurden sie gestützt. Und dieser VDU, der war aber keine klassisch deutschnationale Partei, sondern sollte nach Ansicht ihrer Gründungsväter eine liberale Mittelpartei jenseits des sozialistischen Konzepts der SPÖ und des Kammerstaatprogramms der Volkspartei werden. Diese beiden Gründungsmitglieder, Herbert Kraus, ein ehemaliger Widerstandskämpfer, und Viktor Reimann, politisch Verfolgter im NS-Staat, waren bekannte Journalisten aus Salzburg und verstanden sich als liberale Geister. Parteichef Kraus hielt die Äquidistanz zu beiden Großparteien. Das Nationale erschöpfte sich bei Kraus und Reimann in der Wiederherstellung der Rechtsgleichheit für alle österreichischen Staatsbürger, also auch ehemalige Nationalsozialisten, in der Eingliederung der Volksdeutschen ins neue Staatswesen und Berufsleben, in guten Beziehungen zum deutschen Bruderstaat und in enger kultureller Verbundenheit mit allen deutschsprachigen Menschen. Zwar betrachtete die rote Reichshälfte, also Sozialisten, die Gründung des VDU eher als Sympathie, sah man sie doch als zweite Kraft im bürgerlichen Lager an. So dachte man von roter Seite, damit würde das bürgerliche Lager schwarz und nationale oder blau, auch blau, blaues Lager genannt, würde damit geteilt und damit würden die Sozialisten die lachenden Dritten sein. Mit dieser Gründung des VDU hatte sich eine Kraft herausgebildet, die bei den Nationalratswahlen des Jahres 1949 aus dem Stand beachtliche 11,7% erzielte und etwa in den Bundesländern Kärnten und Steiermark, wo das nationale Potenzial schon immer höher war als im Rest der Alpenrepublik, eine größere Akzeptanz beim Wähler hatte, zumal dort die Landesvorsitzenden Vertreter des nationalen Flügels der Partei waren. In der Steiermark war der erste VDU-Chef, der Ihnen sicher bekannte, Herbert Schweiger, seines Zeichens Offizier der Leibstandarte, in Kärnten der Bauernfunktionär, Diplomingenieur Dr. Robert Scheuch, der zu Beginn der 30er Jahre führendes Mitglied des Nationalen Kärntner Landbundes war. Ferner wirkte als Kärntner Landtagsabgeordneter ab 1949 der ehemalige Truppenarzt Dr. Otto Skrinzi mit, der bis zum heutigen Tag als Ideengeber und Vordenker des nationalfreiheitlichen Lagers gilt. Als schillernde Figur im VDU galt aber auch der Burschenschafter Dr. Fritz Stüber, der während des Krieges Redakteur eines NSDAP-Organs in Wien gewesen war. Diese unterschiedliche weltanschauliche Ausrichtung des VDU musste über kurz oder lang zu innerparteilichen Spannungen führen. Vergleicht man die Situation des nationalen Lagers in Österreich und der BRD in den 50er Jahren, so sind deutliche Unterschiede festzustellen. Der bundesdeutschen Rechten gelang nach dem Krieg keine Verankerung in den Parlamenten. Sieht man einmal vom Intermezzo der Deutschen Partei und der Deutschen Reichspartei im Bundestag und der Sozialistischen Reichspartei in Niedersachsen und Bremen ab. Mit dem SRP-Verbot 1952 und dem Verschwinden von Deutscher Reichspartei 1953 und Deutscher Partei 1961 im Bundestag war der Traum von einer dritten Kraft in den Parlamenten jenseits von Rot und Schwarz in der BRD erst einmal ausgeträumt. Anders sah es da in Österreich aus. Der VDU war dort flächendeckend vertreten und zumindest in den südlichen Bundesländern auch eine nationale Kraft. Dies bezeugen vor allem dessen Wahlergebnisse in Kärnten. Bei der Nationalratswahl 1949 schnitt der VDU mit 20,6% am besten ab. 1953 erreichte er dann immerhin noch 16,6% und 1956, kurz vor seiner Auflösung, 15,1%. Bundesweit blieb man immerhin zweistellig. Dass die VDU-Wahlkampfrhetorik der liberalen Spitzenpolitiker nicht frei von nationalem Pathos war, zeigten zum Beispiel die Worte des Parteigründers und Nationalratsabgeordneten Viktor Reimann bei einer Parteiveranstaltung vor den Gemeinderatswahlen des Jahres 1950 in Kärnten, wo er betonte, der VDU stelle, ich zitiere, über jede Klassen- und Kastenpolitik das Einigende aller Schichten. Freiwillig und nur auf unsere Ideale gestützt, wollen wir die historischen Begriffe einer echten Volksgemeinschaft wieder zur Geltung bringen. Zitat Ende. Mit 18,1% konnte der VDU wahrlich zufrieden sein. Dieser stellte sogar in einigen Kärntner Gemeinden wie Malnitz und Ariach den Bürgermeister sowie in der Bezirkshauptstadt Feldkirchen den ersten Bürgermeister. Diese Gemeinde in Mittelkärnten, wo der VDU 1954 mit seinem nationalen Landesobmann Oskar Huber den Bürgermeistersessel erobern konnte, ist mit dem gesamten Bezirk Feldkirchen bis heute eine freiheitliche Hochburg, auch wenn seit 3 Jahren die Spaltung des dritten Lagers besonders schmerzhaft in Kärnten spürbar ist. Besonders dort sieht man die Kontinuität des nationalen Denkens und der Propagierung einer solchen Politik durch das gesamte 20. Jahrhundert hindurch, ungeachtet der Zäsuren Erster und Zweiter Weltkrieg. In der BRD gibt es dazu keine Parallele. Die zunehmenden innerparteilichen Kämpfe innerhalb des VDU Mitte der 50er Jahre führten dazu, dass sich ein nationaler Gegenpart bildete, der in der Gründung der Freiheitspartei im Jahre 1955 mündete. Beide Gruppierungen verschmolzen schließlich am 7. April 1956 zur Freiheitlichen Partei Österreichs, FPÖ. Mit ihrem ersten Vorsitzenden, Diplomingenieur Anton Reintaler, dem früheren Landwirtschaftsminister im Anschlusskabinett Seyß-Inquart, schlug die neue Partei eindeutig einen rechten Kurs ein. Relativ rasch kehrten Liberale wie die VDU-Parteigründer Herbert Kraus und Viktor Reimann der FPÖ den Rücken, beziehungsweise blieben von Anfang an fern. So konnte sich diese zu einer prononciert nationalen Partei entwickeln. Publizistische Schützenhilfe bekam die neue Partei vom Salzburger Volksblatt, einer FPÖ-nahen Tageszeitung, die immerhin bis 1979 existierte. Nach dem Tod Rheintalers im Jahre 1958 schien mit dessen Nachfolger Friedrich Peter, einem ehemaligen Waffen-SS-Offizier, die nationale Ausrichtung der Partei gewährleistet zu sein. Dieser näherte sich jedoch zunehmend den Sozialisten an und fand Mitte der 60er Jahre in der Person Bruno Kreisky einen passenden Ansprechpartner. Ein Aderlass hatte die FPÖ im Jahre 1966 zu verzeichnen, als zahlreiche Vertreter des rechten Flügels der Partei, an der Spitze der nachmalige Parteigründer Dr. Norbert Burger, aus Protest gegen den Schmusekurs mit der SPÖ auf Bundesebene die Partei verließen und eine deutschnationale Partei aus der Taufe hoben, die Nationaldemokratische Partei NDP. Obwohl damals ganze Bezirksverbände von der FPÖ zur NDP wechselten, zum Beispiel in Wien, hielt die Aufbruchstimmung nicht lange an. Jedenfalls spielte die NDP in den darauffolgenden Jahren bei Wahlen praktisch keine Rolle. Damit behauptete die FPÖ faktisch ihren Anspruch als die einzige Vertreterin des dritten Lagers in Österreich. Es gab jedoch innerhalb der FPÖ zum damaligen Zeitpunkt keine generelle Affinität zur SPÖ, zu den Sozialisten. Das betraf allenfalls die Bundespartei, während man auf Landesebene eher Bündnisse mit der Volkspartei, also den Schwarzen, schloss. So war in Graz, Österreichs zweitgrößter Stadt, der spätere FPÖ-Chef und nachmalige Bürgermeister von Graz, Diplom-Ingenieur Dr. Alexander Götz, vor seinem Sprung auf den Bürgermeistersessel erst 10 Jahre Vizebürgermeister der Stadt. Während also Mitte der 60er Jahre die FPÖ in Graz einen Schwarzen, einen ÖVP-Mann zum Bürgermeister machte und mit dem Stellvertreterposten belohnt wurde, war es Mitte der 70er Jahre genau umgekehrt. Es geschah das Sensationelle, dass die FPÖ als drittstärkste Kraft in der steirischen Landeshauptstadt dank der ÖVP-Unterstützung den Bürgermeister stellen konnte. Und dies 10 Jahre lang. Und in Oberösterreich wurde 1967 der frühere Austrofaschist Heinrich Gleisner von der ÖVP mit den Stimmen der FPÖ in Linz zum Landeshauptmann gewählt. Man sieht also anhand dieser Beispiele, dass die Freiheitlichen als rechtsbürgerliche Kraft, als die vermeintlich zweite Bürgerpartei neben der ÖVP, keineswegs so antisozialistische Züge aufwies, dass man automatisch eine gewisse Nähe zur Volkspartei entwickelte. Hier mag auch, wie etwa bei Parteichef Friedrich Peter, die Prägung durch die NS-Zeit eine Rolle gespielt haben, in der stark soziale und auch sozialistische Tugenden propagiert wurden. Die späteren engen Bande zwischen dem sozialistischen Bundeskanzler Kreisky aus jüdischem Elternhaus und der FPÖ unter dem einstigen Waffen-SS-Mann Peter hatten eine besondere Note. Auf den ersten Blick scheint diese politische Schimmelage ein Paradoxon gewesen zu sein. Betrachtet man jedoch die Vita Kreiskys, so wird der rot-blaue Pakt verständlich. Also die Farbe Blau steht in Österreich für das dritte Lager für die FPÖ, das Kornblumenblau. Kreisky entstammte nach eigenem Zeugnis einer deutsch denkenden großbürgerlichen Familie. Seine Eltern fühlten sich, wie er angab, als Deutschböhmen. Früh schloss er sich der sozialistischen Bewegung an und wurde in der autoritären Dollfuß-Ära vom Ständestaatssystem verfolgt. 1936 wurde er wegen Hochverrats verurteilt und musste für 22 Monate ins Gefängnis und teilte damals so das Schicksal vieler Nationalsozialisten. Dank der in Haft geschlossenen Verbindungen zu nationalen Sozialisten konnte der Jude Kreisky noch im April 1938, also bereits nach Vollzug des Anschlusses, seine letzte Prüfung an der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät ablegen, zum Dr. Jo, bevor er dann in die Emigration nach Schweden ging. So beruhte also die rot-blaue Allianz, böse Geister sagten damals die nationalsozialistische, auch auf den gemeinsamen Erlebnissen der 30er Jahre, als die Austrofaschisten Rote und Braune bzw. Vertreter des dritten Lagers gemeinsam eingesperrt hatten. Dazu kommt, dass Kreisky kein Berufsjude in Anführungszeichen war, wie viele jüdische Funktionäre in der BRD, sondern sich schon seit früher Jugend an vom Judentum als Religion gelöst hatte. Er war als Politiker strammer Antizionist und schreckte sogar in der Öffentlichkeit mit folgenden Worten, als er gefragt wurde, ob die Juden ein Volk seien. Ich zitiere das jetzt ohne Kommentar. Wenn sie ein Volk sind, dann ein mieses, sagte Kreisky. Außerdem lehnte er eine radikale Vergangenheitsbewältigung nach BRD-Vorbild ab, bemühte sich um eine Abwehr gewaltiger Wiedergutmachungsforderungen aus Israel und sorgte für ein Ende der sogenannten Kriegsverbrecherprozesse. Sühnewallfahrten ins gelobte Land gab es unter seiner Kanzlerschaft nicht. Bekanntlich beschwerte sich die damalige Ministerpräsidentin Golda Meir bei ihrem Besuch in Wien ja über sein Verhalten und behauptete, es sei nicht einmal ein Glas Wasser angeboten worden, ein Unterschied, was dem Referenten heute zuteil wird. Im Jahre 1970 war es dann soweit. Die FPÖ stand kurz davor, in eine Bundesregierung einzutreten. Was war geschehen? Die Volkspartei unter Bundeskanzler Klaus verlor ihre absolute Mehrheit. Die Sozialisten unter Kreisky wurden stärkste Partei, verfehlten aber die absolute Mehrheit. Jetzt schien die große Stunde der FPÖ gekommen. Als Zünglein an der Waage, wie sich in der BRD die FDP gerne verstand, hoffte die Parteispitze der Freiheitlichen agieren zu können. Erstmals rückten Ministerposten für Freiheitliche in greifbare Nähe. Die Frage einer Regierungsbeteiligung wurde parteiintern damals heftig diskutiert. Als dann Kreisky überraschenderweise keine Koalition mit der FPÖ schloss, sondern sich lediglich von dieser zum Bundeskanzler wählen ließ, waren die Ministerträume schnell ausgeträumt. Es gab also keine sozialistisch-freiheitliche bzw. sozialliberale Koalition wie damals in der BRD. Natürlich musste die SPÖ den Freiheitlichen entgegenkommen. Jede Tolerierung hat ja ihren Preis. Der damalige Nationalratsabgeordnete Grinzi formulierte das Do ut des in der Aprilausgabe 2008 der Monatszeitung Die Aula in dieser wie folgt. Ich zitiere, gegen Bares und die Zusicherung einer dann auch durchgeführten Wahlrechtsreform sicherte er, Kreisky, 1970 sein Minderheitenkabinett ab. Zitat Ende. Die FPÖ krebste damals bei 5% herum und musste bei Wahlen stets um den Wiedereinzug ins Parlament bangen. Was lag da näher, als eine Senkung der Sperrklausel auf 4% anzuregen? Dies geschah dann auch. Lediglich ein Jahr später konnten die Freiheitlichen das Zünglein, lediglich ein Jahr lang konnten die Freiheitlichen das Zünglein an der Waage spielen. In der FPÖ war die Duldung einer roten Minderheitsregierung umstritten. Parteichef Peter war im Gegensatz zu seinem innerparteilichen Konkurrenten und Stellvertreter, dem nationalen Arzt Bonmarius Grinzi, dagegen, Kreisky weiter zu stützen. Er hoffte auf Neuwahlen und dann eine bessere Ausgangsposition für seine Partei. Der rote Bundeskanzler nutzte schließlich die guten Umfragewerte seiner Partei, der SPÖ, und ging in Neuwahlen. Das Resultat ist bekannt. Kreisky erreichte die absolute Mehrheit 1971 und konnte allein regieren, und das bis zum Jahre 1983. Die FPÖ war fortan abgemeldet und fristete ein Schattendasein. Nach dem Kurzzeitobmann Alexander Götz 1978-79 kam ein Generationenwechsel, denn Götz war Bürgermeister in Graz und konnte nicht parallel beides machen. Die Kriegsgeneration trat ab, es drängten Junge an die Spitze. Der 36-jährige Rechtsanwalt Dr. Norbert Steger, ein Liberaler und eigenen Angaben zufolge mit jüdischen Wurzeln, wurde FPÖ-Chef. Er betrieb erneut eine Annäherung an die SPÖ. Als Kreisky 1983 die absolute Mehrheit verlor, nahmen die Freiheitlichen einen zweiten Anlauf zur Bildung einer rot-blauen Koalition. Diesmal mit Erfolg. Bundeskanzler wurde Dr. Fred Sinovac, ein burgenländischer Kroate, dem sowohl Kreiskys Charisma als auch dessen Intelligenz fehlte. Erstmals in der Zweiten Republik gelang damit der lange ausgegrenzten und oft wegen ihrer vermeintlichen Nähe zum Nationalsozialismus unter Generalverdacht stehenden Partei eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. Die FPÖ mit knapp 5%, ich glaube 4,98, kam also wieder ins Parlament und besetzte den Vizekanzlerposten mit Parteichef Steger, der gleichzeitig Handelsminister wurde. Ferner stellten die Freiheitlichen den Justizminister mit dem nationalen Rechtsanwalt Dr. Harald Ofner und den Verteidigungsminister mit dem liberalen Friedhelm Frischenschlager. Frischenschlager wurde später, 86 Jahre, europaweit bekannt, als er nach der Freilassung des bekannten Walter Reder aus italienischer Haft diesen am Flughafen mit einem Handschlag begrüßte und mit ihm gemeinsam dann nach Wien geflogen ist und in einer Kaserne untergebracht hat. Das wurde natürlich Frischenschlager, der eigentlich ein Liberaler war und sich vielleicht etwas anbiedern wollte bei den Nationalen, von linker Seite zum Vorwurf gemacht und mit üblichen Entschuldigungsformen im Parlament hat er dann erstmal gerettet, seinen Ministersessel gerettet, ist aber dann später, einige Monate später dann zurückgetreten. Außerdem bekam die FPÖ neben den drei Ministern noch drei Staatssekretäre. Sie nutzten ihre Regierungsbeteiligung dazu, einflussreiche Stellen in Militär und Verwaltung mit freiheitlichen Personen zu besetzen bzw. ins Beamtenverhältnis zu übernehmen, was in Österreich mit dem Begriff Pragmatisierung umschrieben wird. So wurde auch der bisher geltende, ungeschriebene rot-schwarze Proporz bei der Besetzung von staatlichen Stellen ansatzweise durchbrochen. Die Tatsache, dass die Mehrheit in der FPÖ-Spitze damals eine eher liberale Ausrichtung hatte, machte das Regieren mit den Sozialisten relativ friktionslos. Nun bestand aber das Problem, dass die Anhänger der Freiheitlichen mehrheitlich immer noch eine nationale Ausrichtung hatten und ihre Ziele nicht in der rot-blauen Koalition vertreten sahen. In Umfragen lag die FPÖ daher unter der magischen 4%-Hürde und am Rande der demoskopischen Wahrnehmbarkeit. Die erfolglose Kandidatur des zum Ärger der Parteispitze eigenmächtig angetretenen Nationalen Dr. Otto Skrinzi für das Amt des Bundespräsidenten 1986 zeigte, dass die nationalen Kräfte innerhalb der FPÖ Handlungsbedarf sahen und in die Offensive gingen. Zum entscheidenden Schlag gegen die FPÖ-Führung und deren liberalen Obmann Norbert Steger holten sie jedoch erst am legendär gewordenen Innsbrucker Parteitag am 14. September 1986 aus. Dort nominierte der nationale Flügel innerhalb der FPÖ nach langem Zureden den damaligen 36-jährigen Nationalratsabgeordneten Dr. Jörg Haider zum Gegenkandidaten des amtierenden Parteichefs Steger. Dieser wiederum musste nicht nur um den Posten des FPÖ-Chefs bangen, sondern auch um den des Vizekanzlers. Denn seit dem 16. Juni 1986 fungierte der Linkssozialist und Haider-Gegner Franz Franitzky als Kanzler der rot-blauen Koalition. Haider hatte einst als Schüler in den 60er Jahren die in den nationalen Kreisen viel beachtete Schrift »Warum wir Österreicher Deutsche sind« verfasst. Auf dem Innsbrucker Parteitag gab sich Haider ganz national und stellte klar, ich zitiere, die politische Lage hat die nationalen Kräfte in Österreich vor neue Aufgaben gestellt. Die vornehmste dieser Aufgaben ist die Abwehr aller Bestrebungen, die auf eine Loslösung Österreichs vom Deutschtum gerichtet sind. Zitat Ende. Für die Delegierten des Bundesparteitages war damit klar, dass ein Sturz Stegers wohl auch das Ende der SPÖ-FPÖ-Koalition und Neuwahlen bedeuten würde. Und da die Freiheitlichen in Umfragen bedenklich in die Nähe der 4% geraten waren, wurde das Ergebnis der Obmannwahl über die Parteigrenzen hinaus mit großer Spannung erwartet. Freiheitliche Anhänger der rot-blauen Koalition, vor allem deren Profiteure, warnten vor den weitreichenden Folgen eines Obmannwechsels. Hier standen Pragmatiker und Sesselkleber, Visionären und Erneuerern gegenüber. Letztere konnten sich sowohl für den Gang in die Opposition als auch für eine neue Regierungsvariante erwärmen, die Bildung einer ÖVP-FPÖ-Koalition. Denn der nationale Flügel innerhalb der FPÖ sah zu diesem Zeitpunkt mehr Gemeinsamkeiten mit der konservativen Volkspartei unter dem CVer Dr. Alois Mock als mit einer SPÖ, in der zunehmend der linke Flügel an Einfluss gewann. Der Innsbrucker Parteitag wurde schließlich zum Wendepunkt in der Geschichte der FPÖ. Die Kampfabstimmung bei diesem Bundesparteitag entschied letztlich Jörg Haider für sich. Er setzte sich mit 57,5% gegen den amtierenden Obmann Steger durch, der nur 39,2% bekam. Haiders damaliger Weggefährte und Unterstützer, der spätere Fraktionschef der Freiheitlichen im Nationalrat Dr. Norbert Guggerbauer, kommentierte das Ergebnis wie folgt. Wir haben einen wenig erfolgreichen Obmann durch einen ersetzt, von dem wir uns mehr Erfolg versprechen. Hieraus wird deutlich, dass der Hauptbeweggrund für die Abwahl Stegers weniger dessen äußerst liberale Ausrichtung war, sondern vor allem dessen Erfolglosigkeit. Und Haider hatte bereits in Kärnten als junger Landeschef bewiesen gehabt, dass er in der Lage war, die Freiheitlichen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. So hatte die FPÖ bei den Landtagswahlen in Kärnten im Jahre 1984 im Vergleich zu den Landtagswahlen des Jahres 1979 einen Zuwachs von 4,3% erzielt und war bei 16% gelandet. Dies bedeutete einen Sitz mehr im Landtag als bisher, nämlich 5 Sitze. Wie zu erwarten war, kündigte Bundeskanzler Vranitzky bereits einen Tag nach dem Innsbrucker Parteitag die Koalition mit der FPÖ auf, was zu Neuwahlen noch im selben Jahr führte. Damit begann für die Freiheitlichen die Zeit der Ausgrenzung. Vranitzkys Kalkül war es, eine isolierte FPÖ weiter zu schwächen und unter die 4%-Hürde zu drücken. Bereits die Nationalratswahlen vom Dezember 1986 zeigten, dass der charismatische Jörg Haider mit der nationalen Positionierung seiner Partei wieder Wähler dazugewinnen konnte. Die FPÖ schaffte mit 9,7% nahezu eine Verdoppelung des Ergebnisses. Von nun an ging es mit dieser Partei rasant bergauf. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die große Koalition von SPÖ und ÖVP. Die FPÖ erschien nun vielen als die einzige wirksame Gegenkraft zu der allmächtigen rot-schwarzen Popatz-Regierung. Hierbei agierten die Freiheitlichen geschickt, indem sie schonungslos die Packelei, wie sie es nannten, zwischen den beiden Großparteien anprangerten, die seit 1945 die Republik faktisch unter sich aufgeteilt hatten. Nach dem Willen der FPÖ sollte daher die Popatz-Demokratie endlich abgeschafft werden. Dennoch hielten die Regierungsparteien weiter daran fest, die führenden Positionen in Politik, Wirtschaft, Kultur und Bildungsbereich mit eigenen Leuten zu besetzen. Und genau hier hakte Haider ein. Sein Kampf gegen Packelei, Parteibuchwirtschaft und Politikerprivilegien fiel beim Wählervolk auf fruchtbaren Boden. Viele Bürger, vor allem aus der Arbeiterschicht, sahen in der von Haider geführten FPÖ ihre Interessen besser vertreten als in der SPÖ, die sich damals anschickte, durch einen linken und ziemlich Ausländer- bzw. minderheitenfreundlichen Kurs ihre Stammklientel, die Arbeiterschaft, zu vergraulen. Dies erkannte der neue FPÖ-Chef sehr schnell und trat zunehmend als Verteidiger der Interessen des sogenannten kleinen Mannes auf. Mit seiner einfachen und deutlichen Ausdrucksweise, bisweilen markigen Sprüchen und seiner Volksnähe gelang es Haider einerseits, die alte bürgerliche nationale Anhängerschaft wieder zu mobilisieren, also das eigentlich dritte Lager hinter sich zu scharen, und andererseits neue Wählerschichten zu erschließen, deren politische Heimat bisher die Sozialisten gewesen waren. Dies bedeutete aber auch, dass die FPÖ es schaffte, aus dem klassischen Bürgerblock herauszutreten, wo man sie bisher verortete, und eine dritte Kraft zu werden, die mit ihren Themen sowohl bei der SPÖ als auch bei der ÖVP Stimmen abziehen konnte. Besonders in den Großstädten, allen voran in den Wiener Arbeiterbezirken, zeigte sich sehr schnell, dass den Roten die Wähler davonliefen. Die Freiheitlichen setzten auf Bürgernähe, nahmen sich der brennenden Themen in den Ballungszentren an, Stichwort Ausländerfrage, wagten es, Missstände offen auszusprechen und waren mit ihrer Kritik ein Gegengewicht zur vielfach zur Schau getragenen Arroganz der Altparteien, wie Haider SPÖ und ÖVP nannte. So verwunderte es auch nicht, dass die FPÖ bei den Landtagswahlen in Wien 1991 ihre größten Zuwächse feierte und sich mehr als verdoppelte. Sie schnellte nämlich von 9,7% 1987 auf 22,5% und nahm fortan den zweiten Platz vor der Volkspartei ein. Bemerkenswert ist auch, dass die Sozialdemokraten, sie hießen seit 1987 Sozialdemokratische Partei und nicht mehr Sozialistische, dass diese Sozialdemokraten unter dem populären Bürgermeister Helmut Zilk erstmals seit 1945 in Wien unter die 50%-Marke sackten. Die FPÖ wurde zur Mittelpartei, hatte sie doch bei der Nationalratswahl des Jahres 1990 mit einem Plus von 7% schon 16,6% bundesweit erreicht gehabt. Und in der Hochburg Kärnten, wo Freiheitliche bereits 1989 zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen waren und ihre Mandatszahl mehr als verdoppeln konnten, stellten sie Ende der 80er Jahre sogar mit Jörg Haider aufgrund eines Übereinkommens mit den drittplatzierten Schwarzen den Landeshauptmann. Damals war die FPÖ eine unübersehbare Größe geworden. Rückschläge gab es aber auch. Etwa als Haider 1991 im Kärntner Landtag von der ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich sprach und daraufhin von Rot und Schwarz als Landeshauptmann nach nur 2 Jahren Amtszeit wieder abgewählt wurde. Die Stärke der Freiheitlichen war es, das Ohr am Bürger zu haben und mittels Volksbegehren auf Bundesebene wichtige Themen wie die Ausländerfrage in den politischen Diskurs einzubringen. Die Folge war eine starke Polarisierung der Gesellschaft. Das Ausländervolksbegehren der FPÖ im Jahre 1993 sorgte, dank einer unheilvollen Allianz aus Altparteien, Gewerkschaften, Kirchen und Staatsrundfunk ORF, für eine Hysterie, ja fast eine Pogromstimmung gegen die Freiheitlichen. Außer dem auflagenstärksten Blatt der Alten Republik, der Kronenzeitung unter ihrem Herausgeber Hans Dichand, einem ehemaligen Marineoffizier, die Haiders Aufstieg jahrelang mit Sympathie begleitete, die Kronenzeitung nämlich, schlugen nahezu alle politisch und gesellschaftlich relevanten Gruppen auf die FPÖ ein und bezichtigten sie des Rassismus und der Ausländerfeindlichkeit. Das Establishment unternahm verzweifelte Versuche gegen ein weiteres Erstarken der FPÖ. Dabei nutzte sie die dubiose Briefbombenaffäre, um das gesamte dritte Lager in Misskredit zu bringen. Die Briefbomben an linke und gutmenschliche Personen, die den Absender Bajuwarische Befreiungsarmee trugen, BBA, sollten den Eindruck erwecken, das nationale Lager stecke hinter dieser Sache. Es wurden Täterprofile erstellt, die angeblich zum burschenschaftlichen Lager passten. So wurde kurzerhand die gesamte Abonnentendatei der nationalfreiheitlichen Monatsschrift Die Aula beschlagnahmt, ein Großteil der Bezieher von der Polizei heimgesucht, Ja, sogar 90-jährige Greise wurden nachts aus dem Bett geholt, da sie als Chemiker in Zusammenhang mit den Briefbomben gebracht wurden. Also in Tatsachen. Da wurden zum Beispiel ein über 90-jähriger emeritierter Chemieprofessor aufgesucht und befragt. Erst mit der Festnahme des vermeintlichen und später verurteilten Täters Franz Fuchs, der ein Einzelgänger war und aus sozialdemokratischem Elternhaus stammte, ebbte die Hetze gegen die FPÖ etwas ab. Aufgrund des angeblichen Selbstmordes des arm- oder beidseitig arm amputierten Fuchs in seiner Zelle im Februar 2000 blieben die Hintergründe weiter ungeklärt. Also es gibt auch Spekulationen, dass diese Briefbombenaffäre eine hausgemachte ist und vielleicht sogar aus dem Regierungsmilieu oder aus dem linken Milieu kommt. Letztlich beweisen wird man es kaum können, weil die Hintermänner natürlich sich da nicht in die Karten schauen lassen und sicher Beweismittel vernichtet haben. Es bleibt also weiterhin ungeklärt. Und dieser Selbstmord, um noch den Franz Fuchs zu erwähnen, dieser Selbstmord des Franz Fuchs, der war genau im Februar 2002 zu einem Zeitpunkt, als die FPÖ in die Bundesregierung eintrat und als ein freiheitlicher Justizminister wurde. In dieser Zeit hat sich der Herr Fuchs plötzlich umgebracht. Die FPÖ positionierte sich Mitte der 90er Jahre, als die Frage des EU-Beitritts auf der Tagesordnung stand, als klare Anti-EU-Partei. Einzelne Freiheitliche, wie etwa der Chefideologe der Partei, Andreas Mölzer, waren da anderer Meinung, weil sie in der EU-Mitgliedschaft der Alpenrepublik eine Durchbrechung der 1945 verordneten immerwährenden Neutralität und so eine engere Anbindung an die BRD sahen. Die Zustimmung von 2/3 der Österreicher, über 66%, viele fragen sich dennoch, wie es zu diesem Ergebnis kam, weil es genügend Leute gibt, die sagen, wir haben dagegen gestimmt, und eine so hohe Zustimmung war etwas verwunderlich, ließen sich dennoch die Freiheitlichen nach dieser Niederlage nicht entmutigen. Die FPÖ lag Mitte der 90er Jahre bundesweit bei etwa 22%. Haider nutzte nun seine starke Position dazu, die Partei umzustrukturieren und aus ihr eine Bewegung zu machen. Die starren Parteistrukturen sollten einer lockeren Organisationsform weichen, vor allem um die vielen Protestwähler besser an sich zu binden. Dazu schien Haider eine Bürgerbewegung eher geeignet. Bei der Gestaltung der Parteitage und Großveranstaltungen orientierte sich die FPÖ-Spitze an US-Praktiken. Popmusik und Show wichen den traditionellen Auftritten von Blaskapellen und Trachtenverbänden. Man wollte modern sein, sich von den Altparteien abheben, den Ruch des ewig Gestrigen abstreifen und in erster Linie die Jugend für sich gewinnen. So verwundert es auch nicht, dass eine Entideologisierung der Partei propagiert wurde. Gesinnung und Gedankengut wurden bei Haider unmodern, der sich gern als lachender, lässiger, lockerer Lebemann gab und auf Effekthascherei aus war. Die Folge war, dass die alten nationalen Kader aufs Abstellgleis geschoben wurden. Etwa die ehemalige Kärntner Landtagspräsidentin und einstige Haider-Fördererin, das nationale Urgestein Krimhild Radnik. Diese wurden also herausgedrängt oder abgesägt von ihrem Posten und durch neue, junge, eher liberale Männer ersetzt. Weniger das Parteiprogramm spielte fortan eine Rolle, sondern der Parteichef, der praktisch allein die Marschrichtung vorgab. Alles wurde auf eine Person fokussiert. Fast schon ein Führerkult. Und dieser Führer eilte aber von Erfolg zu Erfolg. Mit dem neuen Österreich-Patriotismus, der an die Stelle des alten Deutschnationalismus trat, griff Haider nach neuen Wählerschichten. Er sprach nun von der Dritten Republik, die unter Beteiligung der Freiheitlichen geschaffen werden sollte. Die verkrusteten Strukturen sollten aufgebrochen und der schwerfällige Staats- und Beamtenapparat auf ein Mindestmaß reduziert werden. Einen weiteren Quantensprung schaffte der FPÖ-Chef bei den Märzwahlen des Jahres 1999 in Kärnten, wo er sensationelle 42,1% erreichte und die Freiheitlichen auf den ersten Platz katapultierte. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht war die FPÖ, die seit Ende 1997 von der Wiener Wochenzeitung des ehemaligen Parteistrategen Andreas Mölzer unterstützt wird, im Herbst 1999, wo sie bei den Nationalratswahlen mit 26,91% den zweiten Platz erreichte. Die Republik stand Kopf. Erstmals griff die blaue Partei nach der Kanzlerschaft. Nachdem eine Neuauflage der rot-schwarzen Regierung immer unwahrscheinlicher wurde, zeichnete sich eine rechtsbürgerliche Koalition unter Führung der drittplatzierten Kraft der Volkspartei ab. Nur so schien es heiter möglich, mit der FPÖ an der Bundesregierung beteiligt zu werden. Wobei Aussagen zufolge Haider allein, fast allein die treibende Kraft gewesen sein soll, in die Regierung zu gehen. Andere im Bundesvorstand waren eher abwartend. Damit mussten die Sozialdemokraten erstmals seit 30 Jahren in die Opposition gehen. Und das hat stärkste Kraft. Wie das ganze Unternehmen Regierungsbeteiligung der FPÖ ausging, ist hinlänglich bekannt. Die Blauen verzichteten auf den Anspruch, den Kanzler zu stellen, zogen mehr oder weniger freiwillig Haider als Obmann ab, der sich fortan als Landeshauptmann allein auf Kärnten konzentrierte und entsendeten überwiegend unerfahrene, teilweise unfähige Personen in Ministerämter. Diese vertraten in der Regierung dann kaum freiheitliche, geschweige denn nationale Interessen und verspielten somit den Kredit, den ihnen das freiheitliche Wahlvolk 1999 gegeben hatte. Bereits ein Jahr später begann der Absturz der FPÖ bei allen darauf folgenden Unentgängen. Allein Jörg Haider schaffte 2004 erneut ein Wunder und verbesserte sein 1999 erzieltes Ergebnis um weitere Zehntelprozent auf 42,5 in Kärnten. Der Wähler honorierte bei den vorgezogenen Nationalratswahlen im Herbst 2002 die Arbeit der Blauen mit gerade noch 10%. Trotz des historischen Absturzes der FPÖ mit einem Minus von fast 17% ging der neue Führung nochmal in eine Regierungskoalition mit den Schwarzen und drohte nun den Rest an freiheitlicher Glaubwürdigkeit zu verspielen. Als ein großer Teil der Basis und Funktionäre diesen Harakiri-Kurs nicht mehr mitmachten und aus der Regierung aussteigen wollten, gründeten Haider und seine liberalen Sesselkleber in der Regierung das Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ, und setzten die bürgerliche Koalition als schwarz-orange Koalition fort. Die Tatsache, dass sich dieses BZÖ, das es faktisch ja nur noch in Kärnten gibt, als orange Kraft sieht, zeigt ja orange vor allem diese Bewegung der Timoschenko in der Ukraine, dass es hier rein um diese Zeitgeistfarbe orange ging und nur diese Farbe gewählt wurde, weil die halt gerade en vogue war, um es auf Französisch auszudrücken. Die gerupfte FPÖ, die in Umfragen bei nur noch 4% lag, also im Vergleich zu 99 von 27 in Umfragen nur noch bei 5%, und dank des BZÖ-Raubzuges fast ohne Geld und ohne Parteistrukturen dastand, begann nun, sich unter ihrem neuen Obmann Heinz-Christian Strache einen Konsolidierungskurs zu fahren. Die besann sich auf ihre nationalen Wurzeln und schlug einen heimattreuen, eher deutsch-nationalen Kurs ein. Wichtig war auch in dieser Zeit für das Überleben der FPÖ, dass die Verbände, vor allem die Burschenschaften und die nationalfreiheitlichen Verbände, die seit dem 19. Jahrhundert gibt, dass die Gewehr bei Fuß standen und mehr oder weniger das Gerippe für die Rest-FPÖ bildete, wo man wieder aufbauen konnte. Und dieses Gerippe, das waren diese ständigen vielleicht 4-5% Deutschnationale, die der neuen Führung den Rücken stärkten, und mit diesem Potenzial wurde dann im Jahre 2005 ein Neuanfang versucht. Gelang es dem BZÖ, dem erfolgreichen BZÖ, noch bei den Landtagswahlen in der Steiermark durch seine Kandidatur, die FPÖ, knapp aus dem Parlament zu verbannen, so schafften die Nationalfreiheitlichen im Burgenland wieder den dritten Platz, sogar vor den Grünen. Bei den Landtagswahlen in Wien im Herbst 2005 gelang den Blauen mit nationalen Tönen und einem harten sogenannten Anti-Ausländer-Wahlkampf, wie es die Presse nannte, sensationelle 15% und damit Platz 3. Die Nationalratswahlen 2006 zeitigten mit 11% ebenfalls einen FPÖ-Erfolg, jedoch bewirkte der Einzug von Haiders BZÖ mit gut 4% in den Nationalrat eine leichte Schwächung des dritten Lagers. Gegenwärtig liegt die wieder deutschnational geprägte FPÖ, die massiv gegen den EU-Reformvertrag zu Felde zieht und auch bei Demonstrationen die letzten Wochen dabei war, bei Umfragen etwa bei 15%, knapp vor den Grünen. Die liberale Abspaltung von Haiders BZÖ hingegen krebs bei 4% herum. So zeigt sich, dass nationalfreiheitliches Gedankengut in Form der FPÖ in Österreich, im Österreich des 21. Jahrhunderts, immer noch auf fruchtbaren Boden fällt und mit einem Anteil von 15-20% eine nicht zu unterschätzende Größe ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.